die 1987 aus Ägypten nach Leipzig, DDR, gekommen ist. Ich kenne sie. Sie hat mit ihrer Musik das Kulturcafé mit der Orientalistin Annemarie Schimmel bereichert. Sie war uns die persönlichste Brücke zwischen unserer Zivilisation und der orientalischen. Eine Brücke, wie wir gleich erfahren werden, die Mona Ragni in Neyat bereits selbst gegangen ist. Und zwar auf uns zu mit ihren Erfahrungen. Regine Schneider stellt Mona vor. Mona bedeutet in ihrer Landessprache so viel wie Wünsche. Und die heute 33-Jährige erfüllt sich ihre Wünsche. Als sie 6 Jahre alt war, stand ihr Lebensziel schon fest. Künstlerin wollte sie werden. Knapp 20 Jahre später macht sie in Kairo ihr Diplom in Malerei, Theater, Kunstgeschichte und kommt danach, 1987, in die DDR, um in Leipzig Buchkunst zu studieren. Erstmal landete ich im Herder-Institut und dann wurde mir gesagt, ich kann sehr gut Deutsch sprechen, aber mir fehlt ein paar Fächer, die ich auch angeblich durchstudieren musste. Und dann für diese paar Fächer, die meinten natürlich Marxismus, Leninismus, wollten am Anfang an mich für 10 Monate nochmal studieren lassen. Und das war mir eigentlich überhaupt weil so ohne zu malen 10 Monate. Ich wusste nicht, dass ich selber als Kunststudentin verpflichtet bin, das zu machen. Ich habe das auch gern gelesen, so als Literatur, aber dass man 10 Monate nur das macht, das habe ich nicht das eingesehen. Sie setzte ihren Wunsch durch und begann gleich an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Ihre erste große Ausstellung im Regierungspräsidium Leipzig brachte ihr ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit und Anerkennung. Der Leipziger Maler Wolfgang Mattheuer bestärkt sie auf ihrem künstlerischen Weg. Mittlerweile hatte sie 35 Ausstellungen. Bis nach Basel kamen ihre Bilder. Doch nicht allein das. Mona malt, schreibt, komponiert, spielt Laute, singt. Meine Ausstellungen sind immer mit Gedichten und Musik verbunden und Gespräche ohne Ende. Ich öffne etwas Tür für jeder, damit wir einfach durch die Bilder, jeder guckt was von sich selbst und denkt weiter. Und das ist das Ziel von meinen Arbeiten, von meiner Kunst, dass man die Menschen weiter helfen kann, um selbstbewusster leben und überhaupt ihre eigene Leben zu entdecken, wie ein Loop, die ein bisschen was vergrößert und Licht werft. Seitdem ich hier kam, hat mich sehr interessiert, was die Frauen hier machen und ihre Verhalten und ob sie wirklich freier sind als die arabische, orientalische Frauen. Und ich muss dir ehrlich sagen, das ist zwar etwas Enttäuschung mit dazu, weil ich hatte gehofft, dass die Frauen hier schon die alles auf Silberplatte bekamen und alles fertig, die Freiheit fertig. Aber leider viele verlieren ihre eigene, selbstbewusste, freie Haltung im Leben freiwillig. Ich sage nicht Hausfrauen, dass es was vermindert. Nee, es geht ja nicht um Hausfrau oder eine Arbeiterin oder eine... Es geht um diese Lebenshaltung, kritisch zu bleiben. Ob ich dann Bücher schreibe oder Gedichte schreibe oder male, es konzentriert sich nur auf ein Thema, Begrenzungen. Also diese, wie gesagt, individuelle, selbstbewusste, freie Leben durchzuführen. Gegen alle Herrscher und Macht und politische raffinierte Tricks. Alles, was antidemokratisch, alles, was unfrei, alles, was die Menschen wirklich verletzt. Und deshalb, wie gesagt, habe ich was gegen Paragraph 218 wie Lauschangriff, weil das heißt antidemokratisch. Begrenzungen, die hat sie selbst schon allzu oft erfahren. Leipzig, ihr Wohnort seit ein paar Jahren, gibt sich zwar weltoffen. Mona hat hier geheiratet und ist seit ein paar Wochen deutsche Staatsbürgerin. Doch das sieht man ihr nicht an. Mein Kreis, diese Kunst oder diese kulturelle Kreis, natürlich spürt man überhaupt nicht, dass man Ausländer ist. Auf der Straße, die einfach mir ansprechen, Rechtsradikalismus, du Ausländer raus und so weiter, und so, da achte ich sehr, weil mindestens ehrlich ist. Eine schimpft mich vom Gesicht und sagt mir, ich hasse dich. Was mir natürlich stört, ich habe nicht gegen Ausländer, aber. Und diese aber ist so viel schlimmer und viel schleimisch und raffinierter. Also ich kann nie ohne Farben leben. Wenn meine Eltern mich gefragt, was willst du zum Geburtstag, habe ich immer gesagt, Farbe, Farbe. Haben die gesagt, hast du keinen anderen Wunsch? Ich hatte nie einen Wunsch, was besonders anzuziehen oder was teures Schmuck. Mein ganzes Leben war nur die Farbe. Wie ich eigentlich im Leben wünsche, dass wir bunt leben und dass wir uns bunt akzeptieren, versuche ich auch auf dem Bild zu schaffen. Weil das ist mein großer Traum, dass eine richtige Toleranz im bunt Leben akzeptiert wird und erreicht wird. Zu Hause in der Fremde, Ausländer in Deutschland. Figaro unterstützt die Woche der ausländischen Mitbürger in Deutschland.